wenn's nur der König auch wüsst, wie wacker mein Schätzelein ist. Für den König, da ließ er sein Blut, für mich aber ebenso gut. Für mich aber ebenso gut. Mein Schatz hat kein Band und kein Stern, kein Kreuz wie die vornehmen Herren. Mein Schatz wird auch kein General, hätte er nur seinen Abschied einmal. Hätte er nur seinen Abschied einmal. Es scheinen drei Sterne so hell, dort über Marienkopf. Knüpft uns ein Rosenrotband und ein Hauskreuz ist auch bei der Hand. Ach, wenn's nur der König auch wüsst, wie wacker mein Schätzelein ist.